Ich begann eine entsetzliche Furcht zu bekommen, aber ich behielt trotzdem noch meinen Kopf oben. Zunächst schöpfte ich, mit Anwendung aller Vorsicht, das Wasser aus dem Korakel mit Hilfe meiner Mütze aus. Dann blinzelte ich wieder über das Dollbord hinüber und fing an, darüber nachzudenken, wie mein Boot es anfinge, so ruhig durch die hohen Wogen zu schlüpfen. Ich fand, dass jede Woge keineswegs ein großer, glatter Berg ist, wie es vom Lande oder vom Deck eines Schiffes aus den Anschein hat, sondern dass eine ruhige Dünung genau einer Reihe von Hügeln auf dem trockenen Lande gleicht, wo es Höhen und Tiefen gibt. Wenn das Korakel sich selber überlassen wurde, suchte es sich sozusagen seinen Weg durch diese tieferen Stellen und vermied die steilen Abhänge und die hohen Gipfel der Wogen. Nun, dachte ich bei mir selber, es ist klar, dass ich ruhig liegen bleiben muss und das Gleichgewicht nicht stören darf. Ebenso klar ist es aber, dass ich mit dem Paddelruder von Zeit zu Zeit und an geeigneten Stellen dem Boot einen kleinen Stoß geben könnte, der es dem Lande näher bringt. Gedacht, getan. Ich stützte mich auf die Ellenbogen und tat ab und zu einen kleinen Schlag, der das Boot der Küste näher brachte. Es war eine ermüdende und langwierige Arbeit, aber ich gewann sichtbar Raum. Als ich mich dem Waldkap näherte, sah ich zwar, dass ich dieses auf keinen Fall erreichen konnte, aber doch mehrere hundert Ellen weiter nach Osten gekommen war. Ich befand mich in der Tat dicht am Lande. Ich konnte die kühlen, grünen Baumwipfel sehen, wie sie in der Brise schwankten, und ich war überzeugt, dass ich das nächste Vorgebirge unfehlbar erreichen würde. Es war höchste Zeit, denn jetzt begann mich der Durst zu quälen, und brennende Sonnenglut von oben, die tausendfache Widerspiegelung ihrer Strahlen von den Wellen, das Meerwasser, das auf meiner Haut trocknete, so dass sogar meine Lippen von einer Salzkruste überzogen waren, alle diese Umstände im Verein machten, dass mir die Kehle brannte und der Kopf schmerzte. Der Anblick der so nahen Bäume hatte mich beinahe krank vor Sehnsucht gemacht. Aber die Strömung hatte mich bald an der Landspitze vorbeigetragen, und als ich wieder in das offene Wasser hinauskam, hatte ich einen Anblick, der meinen Gedanken eine ganz neue Richtung gab. Gerade vor mir, keine halbe Meile entfernt, sah ich die Hispaniola unter Segel. Ich war sofort überzeugt, dass die Piraten mich jetzt fangen würden, aber infolge des Wassermangels war mir so schlimm zumute, dass ich kaum wusste, ob diese Gedanken mich freuten oder betrübten. Aber bevor ich zu einem Entschluss kam, war ich so voll Verwunderung, dass ich nur immer das Schiff anstarren konnte. Die Hispaniola fuhr unter ihrem Hauptsegel und zwei Klüversegeln, und die schöne weiße Leinwand glänzte in der Sonne wie Schnee oder wie Silber. Als ich den Schoner zuerst erblickte, waren alle Segel gebläht. Er fuhr ungefähr nordwestlich, und ich nahm an, dass die beiden Leute an Bord um die Insel herum nach dem Ankergrund zurückfahren wollten. Plötzlich begann das Schiff immer mehr nach Westen abzufallen, so dass ich dachte, sie hätten mich gesehen und machten auf mein Korakel Jagd. Schließlich aber fuhr die Hispaniola gerade in den Wind hinein und stand eine Weile mit killenden Segeln ganz hilflos still. »Ungeschickte Kerle«, sagte ich vor mich hin. »Sie müssen immer noch betrunken wie Tümpelkröten sein.« Und ich dachte, wie Kapitän Smollett sie an die Arbeit gebracht haben würde. Mittlerweile fiel der Schoner allmählich wieder ab. Dann blähten die Segel sich wieder. Das Schiff lief ein paar Minuten in schneller Fahrt, fuhr dann in den Wind hinein und stand still. Dies wiederholte sich immer und immer wieder. Hin und her, auf und ab, nach Norden, Süden, Osten und Westen segelte die Hispaniola stoßweise, und jedes Mal endete es damit, dass die Leinwand gegen den Mast klatschte. Mir wurde klar, dass niemand steuerte.